G. Übung 2. Bewerbungsgespräch. 2a. Hanna sucht eine neue Stelle. Heute hat sie ein Bewerbungsgespräch. Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie die Lücken. Ah, Frau Weber, kommen Sie doch bitte rein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Huber. Nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden? Ja, ich wohne ganz in der Nähe, in der Gartenstraße. Mit dem Fahrrad brauche ich 10 Minuten bis zu Ihrer Firma. Ach, wirklich? Das wäre ja ideal für Sie. Nun, dann kommen wir doch gleich mal zu Ihrer Ausbildung. Sie haben die mittlere Reife gemacht? Ja, 2002. Dann war ich 3 Monate als Praktikantin bei Kübler und Co. Richtig, das Zeugnis habe ich gesehen. Die waren ja sehr zufrieden mit Ihnen. Ja, die Firma hat mir auch eine Stelle angeboten, aber ich wollte lieber am Institut für Fremdsprachen eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin machen. Sie sprechen Englisch, Französisch und Spanisch, richtig? Ja, genau. Ich war nach meiner Ausbildung 1 Jahr lang in Spanien, in Barcelona. Dort habe ich in der Personalabteilung einer internationalen Firma gearbeitet. Und seit Dezember 2006 arbeite ich im Sekretariat der Firma Intercult. Weshalb möchten Sie denn Ihren Arbeitsplatz wechseln? Das hat verschiedene Gründe. Ich mache seit Jahren hauptsächlich die Korrespondenz mit unseren englischen Partnern. Das hat mir gut gefallen, aber ich möchte gerne auch meine französischen und spanischen Sprachkenntnisse benutzen. Außerdem würde ich gerne mehr Verantwortung haben. Und in einem größeren Team arbeiten. Ja, Frau Weber, das klingt gut. Genau so eine Mitarbeiterin haben wir gesucht. Wären Sie mit 2 Monaten Probezeit einverstanden? Oh ja, sehr gerne. Wann könnte ich denn anfangen? Wenn die Kündigung bei Ihrer alten Firma es erlaubt, schon Anfang Juli. Das muss ich mit meinem Chef besprechen, aber ich denke, das geht. Ich freue mich, Herr Huber. Ich mich auch. Ich höre dann nächste Woche von Ihnen. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Weber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank für das Gespräch. Hören Sie den Dialog noch einmal und kontrollieren Sie Ihre Ergänzungen.